Hallo, ihr Ausdauerbegeisterten, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, und zwar Episode 14 vom Wechselzone-Podcast. Heute ist alles etwas anders als sonst, wie ihr es gewohnt seid. Wie ihr es wahrscheinlich schon gemerkt habt, der Adrian ist nicht da, beziehungsweise noch nicht da, aber keine Sorge. Ihr werdet von ihm heute mehr hören als von mir. Denn das liegt daran, zum einen, ich habe immer noch kein Internet, dank an die Telekom. Das ist schon eigentlich eine Woche her, wo die es eingerichtet haben sollten, aber irgendwie schaffen sie es nicht. Naja, aber zum anderen hat Adi einen sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar ist unser heutiges Thema, beziehungsweise der Gast, der Vincent Grösser. Wir haben uns gedacht, ich stelle ihn etwas vor, also den Vincent, damit die zwei sich mehr so aufs Interview konzentrieren können. Deswegen hier mal ein paar Fakten zum Vincent. Er ist fast 20, er wird in ein paar Tagen wird er 20. Er lebt in Gießen. Sein Verein ist das Triathlon-Team Gießen und das Triathlon-Team Wetterau. Wie das funktioniert, wird er euch aber im Interview erzählen oder beziehungsweise erklären. Sein erster Triathlon war 2012, also mit 15. Echt krass. Und dann habe ich noch gefunden auf seiner Seite, der hat nämlich einen Blog, er läuft die 10 Kilometer in 35,19. Also das ist nochmal eine ganz andere Welt zu mir. Mit meinen 42, beziehungsweise unter 42, habe ich da noch eine weite Strecke. Aber egal. Ich habe das Interview auch schon gehört und ich fand, dass ein sehr, sehr gutes Interview geworden ist. Ich darf das sagen, da ich fast gar nichts mit dem Interview zu tun hat. Also großes Lob an Adrian, der natürlich auch an Vincent sehr vielen Dank, dass er sich bereitgestellt hat. Ich fand das Interview sehr cool von euch beiden. Auch Vincent ein klasse Typ und ich wünsche ihm natürlich weiter viel Erfolg und toi toi, bleibt verletzungsfrei. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen länger geredet, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview und ich gebe ab an den Adrian. Ja, hallo Vincent, willkommen zum Wechselzone-Podcast. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast, für uns jetzt für ein Interview zu stehen. Und als allererstes möchte ich dir nochmal ein fettes Glückwunsch aussprechen. Du bist ja letztes Wochenende Hessenmeister beim Victoria Duathlon, beim Duathlon über die Sprintdistanz geworden, richtig? Ja, erstmal danke, dass ihr mich überhaupt hier eingeladen habt zum Interview und auch danke für die Glückwünsche. Das war letzten Samstag, bin ich Hessenmeister geworden im Duathlon, sowohl in meiner Altersklasse als auch im Gesamtrennen. Wobei noch ein Starter aus Hamburg knapp vor mir war, der sich vorbereitet hat auf die deutschen Duathlon jetzt am Wochenende, aber der dann natürlich außer Konkurrenz gestartet ist bei der Hessenmeisterschaftswertung. Okay. Gut, also ich würde gerne nochmal später noch ein bisschen näher auf das Rennen eingehen. Wie du gesagt hast, du bist Gesamtzweiter geworden. Würde mich mal interessieren, wie das Rennen so insgesamt für dich verlaufen ist. Aber so für unsere Zuhörer, erzähl doch einfach mal, wie bist du zum Triathlon gekommen? Ich nehme mal schon mal vorweg, du hast früher Leichtathletik gemacht. Hast du das auch gleichzeitig gemacht oder hast du irgendwann gesagt, nee, jetzt komplett Triathlon? Erzähl einfach mal. Ja, also genau, Leichtathletik mache ich irgendwie schon seitdem ich klein bin, ich weiß nicht genau, 4, 5 Jahre alt, in meiner Familie, sowohl meine Mutter als auch mein Opa haben beide auch leistungsmäßig Leichtathletik gemacht. Mittelstrecke, das war so der Anfang. Ich habe dann irgendwann angefangen, mehr hobbymäßig Mountainbike zu fahren, zusammen mit meinem Papa. Und bin dann über einen Sportlehrer an der Schule, den ich damals in der 5. Klasse als Sportlehrer hatte, der hat selbst Triathlon gemacht, war auch einige Male schon auf Hawaii und der hat mich dann quasi zum Triathlon gebracht. Es hat ja quasi nur noch das Schwimmen gefehlt. In den Jahren drauf habe ich dann eigentlich gerade das Radfahren so als meine liebste Disziplin entdeckt und bin dann auch 2 Jahre eigentlich fast ausschließlich Rad gefahren, Rennrad gefahren, auch im Hessenkader und bei vielen Rennen national. Aber irgendwie Triathlon war doch eigentlich von dem Zeitpunkt an, wo ich damit in Kontakt gekommen bin und irgendwie auch Geschichten gehört habe über den Ironman Hawaii und so weiter, war das eigentlich meine Leidenschaft und das wollte ich leistungsbezogen machen. Ich glaube 2012 genau war quasi das Jahr, wo ich dann mich komplett auf Triathlon konzentriert habe. Also jetzt quasi das 5. Jahr. Okay. Kurz nochmal zu deinem Opa. Dein Opa ist Arthur Schmidt, habe ich jetzt irgendwie so in Recherche auf das Interview nochmal rausgefunden. Also ich sag mal so der Kultmoderator schlechthin, also für alle, die jetzt irgendwie im Umkreis oder wahrscheinlich in ganz Deutschland, nehme ich an, Laufwettkämpfe, vor allem Laufwettkämpfe, aber wahrscheinlich nicht nur gemacht haben, die sind, glaube ich, irgendwann auf den Moderator mit der sehr markanten Stimme gestoßen, also der ist schon sehr bekannt, ja. was ist für dich das Besondere an Triathlon? Das Besondere an Triathlon, also ich glaube, da kommt immer schon mal die Standardantwort, die Vielseitigkeit und die 3 Disziplinen, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Aspekt im Vergleich jetzt, wenn man die anderen Einzelsportarten sieht. Also ich, wie gesagt, ich Radfahren ist eigentlich meine liebste Disziplin und dennoch glaube ich, wenn ich mir vorstellen würde, ausschließlich Rennrad zu fahren und jeden Tag, 7 Tage die Woche immer nur auf dem Rad zu sitzen, ist es irgendwie, finde ich, schon angenehmer und reizvoller, die 3 Disziplinen, die ich habe. Aber was wahrscheinlich grundsätzlich im Fokus steht, ist irgendwie die Faszination an Ausdauersport und an Leistungssport. Ich glaube, das ist das, was mich vor allen Dingen motiviert. Also das könnte wahrscheinlich auch sein, dass in einer anderen Disziplin ich da auch mit so viel Leidenschaft dabei wäre. Also das ist sicherlich im Vordergrund, dieser Gedanke, besser zu werden, sich mit anderen zu messen und irgendwie auch der ganze, ich sag mal, Lifestyle drumherum, gesund zu sein, sich draußen zu bewegen und das macht mir unheimlich viel Spaß. Okay. Was war dein erster Triathlon? Mein erster Triathlon, da muss ich jetzt gut überlegen, ich glaube, das war 2009. Das war damals, wie gesagt, auf der Initiative dieses Sportlehrers an meiner Schule. Das war so, der hatte damals einen Kurs in der Oberstufe mit dem Schwerpunkt Triathlon und hat mich dann damals als Fünftklässler dahin mitgenommen. Und quasi gegen Ende dieses Sportkurses, das haben die dann abgeschlossen mit dem Triathlon an der Lahn in Gießen, Sprintdistanz damals, und da habe ich auch mitgemacht. Okay, war das im Rahmen des damals, ich glaube, zu der Zeit gab es noch den Gießener Triathlon. Ich glaube, Claudius Billig hat den veranstaltet. War das im Rahmen dessen? Genau. Ja, ich glaube, das war von Claudius Billig veranstaltet. Ich glaube, im Jahr später war es dann nicht mehr an der Lahn, sondern an der Ringerlee schwimmen und dann nochmal später in Dudenhofen. Aber jetzt ist es ja, genau, jetzt findet leider nicht mehr statt. Genau, ja, finde ich auch. Was sind denn, also deine Stärken, also ich nehme an, das ist das Radfahren, was würdest du sagen, wo musstest du dich nochmal verbessern, was wäre so die Disziplin, wo du sagst, okay, da muss ich noch irgendwie nochmal zulegen? Ja, das ist eindeutig das Schwimmen, das war es irgendwie auch von Anfang an, und das natürlich vor allen Dingen irgendwie auf der Kurzdistanz und auf den Bundesliga-Rennen, wo das Format ja ganz anders ist mit dem Windschattenverbot, jetzt im Vergleich zu längeren Distanzen, wo das Schwimmen einfach extrem wichtig ist, weil die Abstände sehr klein sind und man dann irgendwie in Radgruppen kommt. Da zählt einfach jede Sekunde, da machen 10, 20 Sekunden einen riesen Unterschied im Schwimmen und da habe ich schon noch einen gewissen Abstand zu der absoluten Spitze, was einfach in diesem Rennformat, glaube ich, noch für mich oder wahrscheinlich immer noch irgendwie ein Handicap und eine Limitation sein wird. Es ist, glaube ich, einfach auch extrem schwer im Vergleich zu manchen, die da mit 5, 6, 7 schon leistungsmäßig geschwommen sind. Da die Lücke zuzumachen, ist sicherlich schwerer als in den anderen beiden Disziplinen. Ja, das stimmt. Du startest für das Triathlon-Team Gießen. Ihr startet in Bundesliga, hast du gesagt, 2. Bundesliga? Also ich starte mit dem Erststartrecht für das Triathlon-Team Gießen, aber mit Zweitstartrecht für das Tri-Team Wetterau. Und die haben eine zweite Bundesligamannschaft. Also ich kann dann mit diesem Zweitstartrecht ausschließlich bei den Bundesliga-Rennen, also in der zweiten Bundesliga Süd, für die starten. Gießen hat leider nur noch ein Hessen-Liga-Team. Mhm. Ja, und in allen anderen Wettkämpfen, die also nicht Liga-gebunden sind, olympische Distanzen, Hessenmeisterschaften, sowas in der Richtung, da starte ich dann für Gießen. Okay, hast du eigentlich einen Trainer, Schwimmtrainer jetzt, sage ich mal so speziell, jetzt der jetzt irgendwie da so ein bisschen guckt und ein bisschen deine Technik begutachtet? Also einen eigenen Trainer habe ich eigentlich nicht mehr. In Gießen im Verein haben wir aber jetzt wieder einen neuen Schwimmtrainer. Also wir hatten eigentlich haben immer in Gießen drei Schwimmtermine, und eines dieser Termine ist ein ausschließliches Techniktraining, wo auch dann ein Trainer am Beckenrand steht und einzelne Tipps gibt und Verbesserungen gibt, und der grundsätzlich immer auch die Trainingspläne schreibt für die drei Schwimmtermine, die wir da zusammen haben. Okay, und bei den Wetterauern, gibt's da einen Trainer für die Bundesliga? Da läuft leider relativ viel auf Eigenregie. Es ist ja auch so ein Stück weit ein zusammengewürfeltes Team. Wir wurden alle nicht so zusammen irgendwie verstreut. Es ist schon, würde ich sagen, so ein bisschen eine Interessensgemeinschaft und einfach auch eine Mannschaft, die einem die Startmöglichkeit gibt in der zweiten Bundesliga. Aber leider oder zwangsläufig einfach auch aufgrund dieser logistischen Gegebenheiten trainieren wir relativ wenig zusammen. Okay. Du hast letztes Jahr schon mal sehr gute Erfolge gefeiert. Ich habe gesehen, bei sehr guten Rennen, wie jetzt Frankfurt oder Moritzburg, in deiner Altersklasse ganz vorne dabei. Auch dieses Jahr schon mal super angefangen. Hier Sieg in Viernheim, gell? Und jetzt Hessenmeistertitel beim Victoria Duathlon. Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Also mein Hauptziel für dieses Jahr und für die Saison und für den Winter auch war, verletzungsfrei durch den Winter zu kommen, weil das so mein größtes Handicap war in den letzten 2 Jahren. Also eigentlich die letzten beiden Saisons waren jeweils durch relativ schwerwiegende Verletzungen, sind nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch wenn du, wie du ja eben richtig gesagt hast, dennoch ich letzte Saison ein paar gute Ergebnisse einfahren konnte. Aber auch ich hatte letztes Jahr im Februar ein Knochenmarksödem im Schienbein. Das hat mich nach einer ziemlich guten Wintervorbereitung dann schon nochmal zurückgeworfen. 4, 5, 6 Wochen gar nichts machen können, zumindest gar nicht laufen können. Also waren einfach die letzten 2 Saisons nicht hundertprozentig so, wie ich mir vorgestellt hatte. Also war das erstmal, glaube ich, so für mich das wichtigste Ziel, hier verletzungsfrei durch den Winter zu kommen, weil ich einfach glaube, dass darin zunächst einmal mein größtes Leistungspotenzial gesteckt hat, einfach mal dauerhaft durchzutrainieren. Es ist mir bis jetzt gelungen. Ich bin da auch recht zuversichtlich, dass das so bleibt, weil ich einfach auch viel umgestellt habe diesbezüglich und extrem gut betreut bin von Physiotherapeuten und so weiter. Ja, und das konnte ich jetzt auch in den ersten beiden Rennen schon sehen, dass das auf jeden Fall angeschlagen hat. Und ja, dann sind meine Ziele für die Saison zum einen wieder die Rennen in der zweiten Bundesliga. 4 Stück, wo ich am Start sein werde. Wie ich eben schon gesagt habe, bin ich da natürlich einfach aufgrund meiner Schwimmleistung im Vergleich zu anderen etwas limitiert, weil auch da das Radfahren einfach nicht so eine hohe Wichtigkeit hat, ich da quasi meine Stärken nicht so 100% ausspielen kann. Aber ich sag mal, so eine Top-20-Platzierung in den Rennen wären schon was Tolles. Und darüber hinaus noch einige andere Rennen, zum Beispiel jetzt am kommenden Sonntag der Kinzigtal-Triathlon in Gelnhausen über die Sprintdistanz. Dann noch einige olympische Distanzen in Moritzburg bei Dresden, wo ich letztes Jahr schon war. Die Hessenmeisterschaften über olympische Distanz in Viernheim werde ich starten. Ja, und da sind dann auch noch ein paar andere Rennen dabei, wo ich ganz gerne auch recht weit vorne mitspielen möchte. Du startest beim Kinzigtal, aber beim Kinzigmann bist du auch dabei, gell? Habe ich gesehen, weil da bin ich auch dabei. Das nehme ich auch so quasi als Vorbereitungsrennen für meinen Hauptwettkampf. Und da werden wir uns bestimmt auch nochmal über den Weg laufen. Ja, da habe ich dich auch so in der Starteliste erspäht. Eine Frage, die mich interessiert, du bist noch sehr jung. Ist vielleicht irgendwann mal Ironman ein Thema? auf jeden Fall. Also ich habe ja eben schon auch so ein bisschen gesagt, das war schon so mein erster Kontakt mit dem Sport, irgendwie der Ironman auf Hawaii. Das ist definitiv langfristig ein Ziel und irgendwie auch eine extrem große Motivation, auch wenn das noch ja in gewisser Ferne ist, aber irgendwie fürs tägliche Training auch teilweise eine extreme Motivation, das so im Hinterkopf zu haben, weil das irgendwie für mich zumindest so ein bisschen Mythos ist und den Sport einfach auch ausmacht. Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen blättern. Zum Training, genau, zu deinem Training wollte ich nochmal ein paar Fragen stellen. Du hast schon erwähnt, also im Großen und Ganzen bist du zum Teil betreut, zum Teil machst du das dein Training selbst. Spielt Krafttraining in deinem Training eine große Rolle? Inzwischen ja. Also ich habe dieses ganze Thema Athletik, Training, Krafttraining, irgendwie man hört ja und liest ja immer, dass das wichtig ist. Ich habe es aber relativ lange doch irgendwie ja stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, das geht vielen so, solange alles gut ist, man keine Verletzung hat und so weiter, ist das immer die erste Trainingseinheit, die man so hinten runterfallen lässt, wenn die Zeit knapp ist und so weiter. Aber inzwischen ist es fester Bestandteil meines Trainings, auch vor allen Dingen aufgrund dessen, dass ich es halt nicht mehr irgendwie zu Hause mache, sondern eigentlich im Rahmen meiner physiotherapeutischen Behandlung. Da bin ich sowohl seit über 2 Jahren jetzt in Behandlung im Körperkonzept in Polheim, bei der Antje Vetter. Da mache ich aber auch einen Teil meines Trainings. Und seit diesem Winter werde ich außerdem betreut vom Dirk Lösel in Wettenberg, der da auch eine kleine physiotherapeutische Praxis hat und der ein Projekt aufgebaut hat, Tokio 2020 heißt das, mit, ich glaube, es sind inzwischen so ungefähr 10 Nachwuchssportler aus der Region, aus ganz unterschiedlichen Sportarten, unter anderem die Lisa Meyer, die ja sehr erfolgreiche Leichtathletin ist. Und von ihm werden wir alle zusammen da betreut, vor allen Dingen was das Athletik-Krafttraining angeht. Da habe ich eigentlich auf jeden Fall immer einen festen Termin dort, wo ich eigentlich 1:1 Betreuung habe. Manchmal auch noch einen zweiten Termin in der Woche und da arbeiten wir ja meistens so 1,5 Stunden ziemlich intensiv an Kraft, Athletik und alles, was dazu gehört. Und ich habe den Eindruck, dass mir das sehr, sehr gut bekommt. Ja, das glaube ich auch. Ich bin da nämlich auch der große Befürworter vom Krafttraining. Gerade da frage ich sehr gerne, weil ich habe da jetzt nicht so einen Zugang dazu wie du. Arbeitest du auch im Maximalkrafttraining-Bereich oder eher so, sag ich mal, weniger Gewichte, ein bisschen mehr Wiederholung oder geht schon richtig zur Sache mit Maximalkrafttraining? Wir machen teilweise auch auf jeden Fall Sachen mit viel Gewicht. Jetzt vielleicht selten irgendwie wirklich nur eine Wiederholung, alles was geht, aber so schon auch. Bis 5 Wiederholungen. Sowas in dem Bereich auf jeden Fall. Also Kniebeugen oder so, da packen wir schon auch mal Gewicht drauf. Da kommen auch mal 100 Kilo auf die Schultern. Also es ist ein relativ ausgewogener Mix aus Übungen. Es gibt auch Übungen, ich mache auch relativ viele Übungen mit Eigengewicht, die auch koordinativ anspruchsvoll sind, aber auch so ganz klassische Kraftübungen mit Gewicht. Okay, ja, sehr cool. Wie viele Stunden trainierst du so in der Woche insgesamt? Was kommt denn da so, sage ich mal, jetzt so in so einer großen Umfangswoche, weil das ändert sich ja natürlich, aber so eine Umfangswoche, was kommt denn da so zusammen? Ja, es ist, wie gesagt, schon schwierig, da so eine Zahl zu sagen, aber ich würde mal sagen, in einer normalen Woche, also quasi parallel zur Uni, sind es wahrscheinlich so im Schnitt 15 Stunden. Im Herbst, so in der Off-Season, ist es natürlich ein bisschen weniger. In der Woche, wo ein Wettkampf ist, ist es auch mal ein bisschen weniger. Oder in den letzten, ja, also die Uni hat jetzt bei mir seit 2 Wochen wieder begonnen. In den 2 Monaten Semesterferien davor, so Februar, März, April, da hatte ich durchaus schon auch mal einige Wochen, wo es mehr waren, wo es sowas um die 20 Stunden waren. Aber auch da immer, also das habe ich einfach gelernt in den letzten 2 Jahren, dass 10% weniger besser sind oder ja, als 10% zu viel. Ja, und deswegen habe ich da immer so ein, für mich selbst auch eine gewisse Grenze und mache nicht immer alles das, was ich denke, was andere vielleicht machen oder was man machen muss, sondern nehme ich da ein Stück weit zurück. So mit der Brechstange, das bringt nicht immer was, gell? Ja, ja. Warst du dieses Jahr schon irgendwo im Trainingslager? Hast du schon mal so ein Trainingslager im Frühjahr schon mal eingestreut? Ich war knapp 2 Wochen in der Toskana. Leider muss ich sagen, konnte ich nicht ganz so viel trainieren, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich war 1 Woche vorher erkältet und naja, wie das dann so ist, das zieht sich dann doch länger, als man denkt. Und in der 1. Woche habe ich recht wenig machen können, in der 2. Woche dann aber doch nochmal ein bisschen was an Kilometern. Okay, mit Schwerpunkt irgendwie Rad oder schon so gut durchgemischt? Meistens ist es schon so, dass in dem Frühjahrstrainingslager das Radfahren zumindest zeitlich gesehen der Fokus ist. Aber es ist auch das, also beim Laufen habe ich relativ viel Intensität gemacht. Aber schon umfangsmäßig war das Radfahren dominant. Okay. Was mich mal interessieren würde, ist, was wäre so das Rennen, wo du sagst, hier, das will ich auf jeden Fall mal mitgemacht haben. Das ist so das Rennen, da will ich hin. Hawaii haben wir ja schon, haben wir ja schon drüber gesprochen, deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. Ist, glaube ich, irgendwie so der Ironman in Frankfurt vor der Haustür. Das wäre vielleicht auch irgendwann mal perspektivisch ein ganz schönes Rennen, wo man sich vorstellen könnte, die Hawaii-Quali dann zu machen, auch wenn es da sicherlich recht schwer ist. Aber irgendwie, wenn man von hier kommt und da so eine große Veranstaltung vor der Haustür hat, glaube ich, wäre das mal schön, da gewesen zu sein. Aber ich glaube letztendlich, es gibt so viele schöne Rennen, von der olympischen Distanz angefangen, über Mitteldistanzen bei uns in der Umgebung, wo es sicherlich einige gibt, die ich gerne mal machen würde. Okay. Aber Mitteldistanz ist momentan für dich noch kein Thema. Du konzentrierst dich eher so auf die kürzeren Dinger, Sprint, Kurzdistanz. Ja, es ist schon irgendwie ein Thema für mich. Ich hatte es eigentlich auch vor für diese Saison. Es war dann letztendlich so die Vernunft in mir, die mir gesagt hat, nach 2 Jahren Verletzung ist es vielleicht nicht dann gerade sinnvoll, den Schritt zu gehen auf eine Mitteldistanz. Zwar hätte ich das auch irgendwie so mit dem Hintergedanken gemacht, das aus meinem normalen Kurzdistanztraining herauszumachen. Ich denke, dass es leistungsmäßig wäre das keine Frage, dass ich da eine Halbdistanz auch gut überstehen könnte, gut machen könnte, aber ja, ich weiß, wie das ist. Da letztendlich macht man, wenn man das dann sich für irgendeine Halbdistanz angemeldet hat, dann wird im Training doch dann der ein oder andere lange Lauf mehr werden, den man vielleicht nicht geplant hat, weil das unterbewusst einfach drin ist. Und auch generell, glaube ich, ist es nicht verkehrt, mir da das irgendwie noch offen zu halten. Mit 19 machen die allerwenigsten eine Halbdistanz, aber für die nächsten Jahre wird das auf jeden Fall Bestandteil sein. Okay, ja, cool. Nochmal würde ich gerne jetzt auf das vergangene Wochenende, auf den Samstag eingehen, auf den Victoria Duathlon. Erzähl doch einfach mal gerne mal ausführlicher, wie ist denn das Rennen für dich verlaufen? Ich hatte vorher schon beim Blick auf die Starterliste gesehen, dass einige sehr starke Läufer am Start waren, unter anderem der Christopher Benz, der für DSW Darmstadt startet, sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga, der ein sehr guter Läufer ist. Ich war in Marburg beim 10-Kilometer-Lauf dieses Jahr schon auf ihn getroffen. Da ist er eine 33er Zeit gelaufen. Dann der Yannick Trunk, der zusammen mit mir startet, auch in der 2. Bundesliga für Wetterau. Der ist ebenfalls ein sehr guter Läufer, kommt auch aus der Leichtathletik. Ist in dem Jahr schon eine hohe 32er Zeit über 10 gelaufen. Also wusste ich, beim ersten Lauf wird die Laufkonkurrenz sehr gut sein. So kam es dann auch. Also die ersten 5 Kilometer sind wir sehr, sehr schnell angelaufen. Die ersten beiden Kilometer in 3:10. Da wusste ich eigentlich, ja, das ist ein Tempo, was ich zwar anlaufen kann, aber was ich 5 Kilometer nicht unbedingt durchlaufen kann. Zumal es auch ziemlich windig war. Ich habe mich trotzdem dann bei den anderen beiden reingehangen. War auch wegen des Windes ganz gut. Hinter uns war dann eine relativ große Lücke zur nächsten Gruppe. Also hätte ich andernfalls irgendwie da so zwischendrin alleine laufen müssen. Und dann kam, wie gesagt, noch eine Starter aus Hamburg dazu, den ich vorher nicht irgendwie auf dem Schirm hatte, der dann nachgemeldet hatte als Vorbereitung auf die deutschen Duathlon nächstes Jahr. Der muss auch schon, also muss ich irgendwie so ein bisschen spezialisiert haben auf Duathlon, da schon einige gute Ergebnisse gehabt haben bei deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften war er schon am Start. Der hat anfangs das Tempo gemacht. Ja, und wie gesagt, nach den 2 Kilometern, den wir da ziemlich schnell angegangen sind, in 3:10, habe ich irgendwie für mich so ein bisschen zum Glück noch rechtzeitig entschieden, das Tempo ist zu hoch, da muss ich ein bisschen rausnehmen, weil ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wäre ich da noch 1 Kilometer mitgelaufen, dann hätte es gut sein können, dass ich völlig geplatzt wäre. Also dann etwas kontrolliertes Tempo rausgenommen, hatte dann im Endeffekt nach dem ersten Lauf einen Rückstand von einer guten halben Minute auf die Spitze, also auf jeden Fall noch im Rahmen und auch vorher so in dem Bereich, was ich für realistisch gehalten habe. Und dann ging es auf 3 Runden auf dem Rad, 7 Kilometer, also insgesamt 21, mit doch ordentlichem Profil, also es ging immer hoch und runter. Und an dem Tag war ein extremer Wind, der auch gerade irgendwie zufälligerweise immer in den Bergaufstücken entgegengeblasen kam, was mir aber letztendlich in die Karten gespielt haben, dass die Bedingungen auf dem Rad recht schwer waren. Also ich konnte dann auf der ersten Runde schon einige einsammeln. Nach Ende der ersten Runde war ich auf Platz 3 und bin dann bis ganz nach vorne vorgefahren, also gemeinsam mit dem Hamburger auf die zweite Laufstrecke gegangen und habe doch einen ordentlichen Vorsprung auf meine anderen beiden Widersacher, auch vor allen Dingen in der Hessenmeisterwertung, aufbauen können. Die ersten Schritte dann vom Rad runter habe ich dann doch gespürt, was das Radfahren gekostet hat. Also das Fahrrad in die Wechselzone schieben war der größte Kraftakt an dem Tag. Bin die 20 Kilometer in einem knappen 40er Schnitt gefahren, war die bis dahin deutlich schnellste Zeit auf der Strecke, also auch in den vergangenen Jahren. Nachdem ich dann das Rad abgestellt hatte, sind die Laufbeine wieder etwas besser geworden. Wie das so ist, wenn man in Führung liegend ist, da trägt einen die Euphorie ein bisschen. Der Läufer aus Hamburg, der hatte einfach schon nochmal eine andere Liga im Laufen, das muss ich ganz klar eingestehen. Da hatte ich auch keine Chance, da den zweiten Lauf mich bei ihm reinzuhängen. Obwohl er mir dann doch nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eine halbe Minute genommen hat. Auf die hinter mir liegenden konnte ich den Vorsprung fast konstant halten. Also die haben ja unwesentlich an Zeit genommen. Ja, und dann bin ich als Zweiter ins Ziel eingelaufen und als Hessenmeister. Ja, sehr cool. Also wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, hört sich wirklich sehr spannend an. Und die Bedingungen, wie du schon mal angemerkt hast, waren, glaube ich, an dem Tag alles andere als sehr freundlich. Du hast vorhin erwähnt, nächste Woche ist Kinzigtal. Nächste Woche schon? In der Woche schon quasi. Genau. Bei dem Wetter, also ins Wasser zu springen, da wird einen schon sehr mulmig, oder? Ja, ich gucke täglich in den Wetterbericht. Ich habe heute mit Freude gesehen, dass der Sonntag, glaube ich, der beste Tag sein wird. 18 Grad, dann ist es, glaube ich, einigermaßen erträglich, wobei es morgens um 11 ein bisschen frischer sein wird. Das Schwimmen ist ja nicht das größte Problem. Es ist ein Freibad, also wird beheizt sein. Okay, das geht noch. Das Blöde ist dann immer das Radfahren, pitschnass hinten drauf. Stimmt, ja. Ich kann mich an ein Rennen in Darmstadt erinnern, das ist schon Ewigkeit her, ich glaube 2009 oder 10. Da war es ähnlich. Und das war im See und da war ein Nero-Verbot. Und also ich war wirklich kurz vor Aufgabe. Ich habe dermaßen gefroren in dem Wasser. Also ich friere eher schnell, aber das war sehr grenzwertig für mich. Also war schon deshalb so ein Wetter, nicht so mein Ding. Ich habe das gehabt bei meinem ersten Start beim Kinzig Man, von dem du eben gesprochen hast, wo du ja auch am Start sein wirst. Das war, glaube ich, jetzt schon 4 Jahre her. Das erste und einzige Mal, wo ich da war. Und da hat es auch irgendwie so 10, 11 Grad morgens und Dauerregen. Es war sehr unangenehm. Ja, das glaube ich. Wollen wir hoffen, dass es diesmal besser wird. Ich war noch nie da. Also du warst schon beim Kinzigmann, warst du schon am Start. Ja. Was erwartet mich da so von Strecke her? Also es ist eine tolle Veranstaltung, extrem professionell. Auch schön, weil es im Freiwasser ist. Also die meisten Rennen ja irgendwie so früh in der Saison sind oft im Freibad. Finde ich, hat nicht unbedingt den eigentlichen Triathlon-Charakter. Ich finde, da gehört Freiwasserschwimmen damit dazu. In so einem kleinen See mit Landgang, kurzem Landgang auch, finde ich auch eine schöne Sache. Die Strecke ist komplett flach, also sowohl auf dem Rad als auch beim Laufen flach. Ist immer die Frage, ob man das unbedingt so mag. Die ganz flachen Strecken ist mir nicht das allerliebste, aber auf jeden Fall gute Straße, breite Straße und gut organisiert. Und auch gut besetzt, ne? Wie ich gesehen habe, letztes Jahr zum Beispiel die Jenny Schulz war, glaube ich, mit dabei. Ich weiß nicht, bei den Männern wahrscheinlich auch der ein oder andere. Also das Rennen scheint schon gut besetzt zu sein, gell? Ja, das ist immer gut besetzt. Ich glaube, das ist bei den meisten Rennen so früh in der Saison so, weil da einfach noch ein bisschen weniger Auswahl ist. Und die Leute, die sich vorbereiten wollen auf ihre Hauptwettkämpfe, die nehmen das dann immer wahr. Okay. Erzähl noch mal ein bisschen was zu deiner Ausrüstung. Was für ein Fahrrad fährst du? Was sind so deine Meinung nach so die Laufschuhe, wo du sagst, okay, das sind meine Wettkampfschuhe, die ziehe ich immer an, halt so. Also Rad fahre ich. Mein Zeitfahrrad ist ein Argon 18. Das habe ich letztes Jahr gekauft. Gut, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht den Vergleich zu anderen Zeitfahrrädern, aber ich habe den Eindruck, dass es sehr schnell ist. Was hast du vorher gehabt? Vorher bin ich noch nicht mit dem Zeitfahrrad unterwegs gewesen, weil auf den ganzen Jugendrennen und Bundesliga-Rennen eigentlich immer Windschattenfreigabe ist, also man nie mit einem Zeitfahrrad fahren darf. Da habe ich ein Basso, etwas kleinere italienische Firma. Ja, und ist schon ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, auf jeden Fall. Ja, glaube ich. Laufschuhe? Laufschuhe, ich habe relativ lang so auf Essex geschwört, tue ich eigentlich auch immer noch, aber ich bin da nicht so festgefahren. Okay, also. Dass ich nur Essex-Schuhe laufen würde. Ich habe auch ein neues Paar Saucony, so wo ich vor allen Dingen viele meiner schnellen Trainingsläufe mache, Intervalltraining und so weiter. In denen laufe ich super. Also ich glaube, es gibt viele, viele gute Laufschuhe. Das stimmt, das ist so. Zum Schluss nochmal, wo kann man dich mal so in sozialen Netzwerken begegnen? Instagram, Facebook, bist du da überall vertreten? Auf Instagram bin ich, glaube ich, am aktivsten. Auf Facebook auch, aber ja, eigentlich inzwischen eher auf Instagram. Okay, also wir werden auf jeden Fall in unseren Shownotes das alles verlinken, das auf jeden Fall. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir alles, alles Gute für die Saison und sonst auch. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.